Am anderen Ende der Welt, im indischen Andhra Pradesh, praktizieren mittlerweile mehr als 100.000 Farmer nachhaltige und an den Klimawandel angepasste Landwirtschaft. Sie bekommen staatliche Förderung, wenn sie nach sogenannten agrarökologischen Prinzipien wirtschaften. Also eine Landwirtschaft betreiben, die sich an ökologischen Zusammenhängen orientiert. Das bedeutet unter anderem, dass sie ohne schädliche Chemikalien auskommen. Stattdessen nutzen sie Dung, Mulch, Gülle und Pflanzenextrakte als Dünger. Der Grund für diesen Wandel? Die Böden waren extrem ausgelaugt, die Artenvielfalt zurückgegangen. Das soll sich mit den neuen Anbaumethoden ändern. Dann kehren auch Mikroorganismen, Würmer und Pilze zurück, die die Fruchtbarkeit der Böden weiter steigern. Das Ganze mag zwar zunächst mühsam sein, sichert aber langfristig Erträge, die sonst ausbleiben. Zwei Beispiele, die zeigen, dass nachhaltige Landwirtschaft mit den richtigen Ansätzen und staatlichen Anreizen auch in Entwicklungsländern funktionieren kann. Und dass es für diesen Wandel zudem eine stärkere Ausrichtung des internationalen Handels auf Nachhaltigkeitskriterien braucht. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch Zertifizierung und Öko-Label, weil diese Produkte in der Regel naturfreundlicher hergestellt sind. Erfolgversprechend ist zudem die Entwicklung von Lieferkettengesetzen, aber nur, wenn sie neben sozialen Kriterien auch ökologische berücksichtigen. Und dann sollte noch der wahre Wert von Produkten in ihrem Preis abgebildet sein. Die Kosten, die beim Landbau in Form von verlorener Biodiversität, höherer Erdtemperatur und Belastung des Grundwassers entstehen, sind nirgends eingepreist, sondern fallen erst irgendwann später an. Zum Beispiel bei den Wasserwerken oder bei Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, die nötig und teuer sind. Meist zahlt die Allgemeinheit mit ihren Steuergeldern dafür. Mehr dazu folgt in Kapitel 8.